gelber Narzissen nie Glocken als zu der Osterzeit. Kinder und Eltern frohlaken, sie ist auch nicht mehr weit. Wie sie geeiert, gefärbt in der Nacht, bei Nacht und Nebel das Nest rausgebracht. Ostern ist was für die Hasen. Hey, ihr da, runter vom Rasen! Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 89 und ich bin der Andi. Die Welt ist ach so dünnhäutig geworden. Deshalb müssen wir uns alle lieb haben, wir haben ja sonst nichts. Verhalten ist wichtig, Umgangston auch, bloß nichts Falsches schreiben oder sagen. Alle abholen, niemanden vergessen, jeden einbeziehen, gegen niemanden sein, aber auch nicht für die Falschen. Kein Bild ohne Beschreibung raushauen, kein Video ohne SRT. Gendern ja, aber gefälligst mit Sternchen und nicht mit Doppelpunkt. Jeders darf sein, wie er sie es will, solange er sie es ins persönliche Schema passt. Wehe inkorrekt, wehe gegen den Mainstream. Ich trolle, du trollst, er sie es trollt. Wir trollen, ihr trollt, sie trollen. Ungeliebt, ungelitten, gehasst gar, entfolgt, blockiert, insbesondere von Gläubigen, aber auch von Ketzern und Korrekten. Warum ist das so? Ist schließlich voll krass gemein! Auf Twitter und anderen Plattformen interagieren überwiegend Menschen miteinander, die sich nicht persönlich kennen. Sinnvollerweise müsste sich jeder also exakt so verhalten, dass er nicht missverstanden werden könnte, denn in Twitter steht nur Text. Alles andere, zum Beispiel, was den oder diejenige Twitterin tatsächlich ausmacht, kennen gegebenenfalls nur Familienmitglieder und echte Freunde oder Bekannte. Und das ist, wie ich finde, das Problem derartiger Plattformen. Entweder man verbiegt sich, um allen zu gefallen, oder man ist, wie man ist. In Konsequenz wird man dann unter Umständen nur noch von wenigen gemocht oder gelitten. Aber genau und nur auf diese wenigen kommt es letztendlich an. Die ganzen oberflächlichen Nicht-Hinterfrager dürfen gerne blocken und entfolgen, denn auf die wäre im Zweifelsfall ohnehin kein Verlass. Da schließt sich der Kreis und trennt sich die Spreu vom Weizen. Treu sind nur die Frustrationstoleranten, die auch mal einen derberen Spruch abkönnen. Selbstverständlich erhalten der oder die eine einen Vertrauensvorschuss, aber naja, halt nur, bis er sie etwas Falsches schreibt, sofern man sie nicht persönlich kennt und den Faktor, wie es gemeint ist oder gemeint sein könnte, einschätzen kann. Ansonsten ist Schluss mit lustig und zack sind sie entfolgt oder gar blockiert. Die einen gehen, weil sie dich kennen, die anderen, weil sie glauben, dich zu kennen. Sei es, wie es ist, auch bei Letzteren ist's gut so, sagt es doch genug über die Oberflächlichkeit, Kritikfähigkeit oder Frustrationstoleranz der jeweiligen Person aus. Menschen, die meinen, sie müssen ihre Lebenszeit nicht mit Menschen verschwenden, die ihnen nicht gefallen und ihnen nach dem Mund reden, machen es sich möglicherweise immer und ewig zu leicht. Auch das sei ihnen selbstverständlich unbenommen, es ist schließlich ihre ganz persönliche Komfortbubble. Allerdings sollten sie dann fairerweise auch akzeptieren, dass ich, gegebenenfalls zukünftig, gleichermaßen desinteressiert bin. Selbstverständlich kann man mal was verbocken. Aus der ersten Wut raus auf Blockieren klicken, quasi im Affekt und, wenn die erste Wut verraucht ist, denken, och Menno, in diesem Fall schreibt mich an und wir schreiben drüber. Das würde ich auch tun beim Klick für den Augenblick. Es ist nicht bei allen für ewig. Okay, bei manchen allerdings schon. Und die E-Mail-Adresse habt ihr ja. Den besten Move habe ich aber gerade neulich entdeckt. Bei Twitter einfach das Schloss vor den Account hängen. Dann kann man nur noch auf Tweets von Leuten antworten, die einem selbst folgen. Genial! Du liest was, willst mal eben einen coolen Spruch drauf raushauen, klickst antworten und düdüt, hier das Buzzergeräusch deiner Wahl einfügen. Zack, Lebenszeit gespart. Schöne neue Medienwelt. Irgendwie immer noch Sand drin. Ostersonntag 2022. Es ist der 17. April. Da liegen doch Heizungen. Ja, komisch. Also, nochmal. Ach komm, ich mach mal ein Foto von hier. Hier habe ich noch nie ein Foto gemacht. Das sieht ja gut aus. Ich meine, eigentlich ist es ja dann für die Kinder hier überhaupt kein Problem, zur Rodelwiese zu gehen. Die brauchen ja einfach nur noch hier hin und dann zack. Ja. Früher war das anders, ganz genau. Da ist der Wasserturm und da ist diese Freifläche und da stand früher der Zentralmöbelhof und der ist fort. Deswegen, das ist das, was wir letztes Mal gesehen haben. Ist das da oben das Kreuz von Oma Born? Der Freiluftaltar. Kann man von hier sehen. Wow. Das hat aber nichts mit Abgeholzt zu tun. Nee, aber das ist mir früher nie aufgefallen, dass man von hier den Freiluftaltar sehen kann. Ja, dann. Ich meine, da wohnst du hier und dann gehst du nie irgendwie mal hinter hier die Häuser. Das ist. Aber die sind ja auch gleich. Doch, ich gehe hier ständig hinter, weil hier eine Posaune hin muss. Okay. Ich bin da jetzt bestimmt schon 6-mal gewesen. Weil du Jericho verteilst. Ja. Aha. Ich glaube, dass diese Runde mit mir vielleicht gleich. Das wissen wir nicht. Ja. Ja, meine Holde verteilt die kirchliche, das Kirchenblättchen, sage ich jetzt mal, die Kirchenzeitschrift 2-mal jährlich oder wie oft die auch immer kommt. Insofern, dafür kriegt sie halt immer eine nette Karte 1-mal im Jahr. 2-mal im Jahr. Aha, sie beschwert sich. Weihnachten und Geburtstag. Das zum Thema Datenschutz. Naja, die müssen ja nur in die Kirchenbücher gucken, da steht sie ja nicht drin. Weil ich habe die ja aus einer anderen Gemeinde hier hingeholt. Weil ich es konnte. Die ewige Inzucht hier, das geht ja nicht in diesen oberbergischen Bergdörfern. Ja, guck mal, ein Osterhasi. Der ist aber süß. Aber sowas von. Muss ich aufpassen, geh mal ein Stück weiter, sonst bist du mit auf dem Bild. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ja. Also diese ganze Sahara-Sand-Scheiße, die geht mir ziemlich auf den Zeiger. Ja, noch nie waren die Autos Ostern so dreckig wie dieses Jahr. Ja, was ich eben erzählen wollte. Guck mal, da hängen Eier im Strauch. Was ich eben erzählen wollte, ist aber auch wieder eine Geschichte aus zweiter Hand. Deswegen weiß ich nicht, ob die stimmt. Und deswegen war ich eben auch so erstaunt, ob der Heizkörper. Und zwar, in der näheren Umgebung renoviert einer ein Haus. Ist ja nicht so schlimm. Aber der hat jetzt gedacht, naja, die Heizkörper sind ja ein bisschen dreckig. Da tue ich die mal eben auf Wiese, kercher die eine Runde durch und danach lasse ich sie auf der Wiese trocknen. Vorzugsweise über Nacht. Und als am nächsten Morgen aufstand, ja, leider, waren dann die Heizkörper weg. Gestohlen. Entweder das war jetzt ein Scherz, was ja sein kann, oder hier waren wirklich wieder die Diebe am Werk. Nur das Problem an der Sache ist, woher wussten die das? Das ist die Frage. Woher wussten die das? Ist ja auch nicht so, als würden hier jeden Tag irgendwelche Autos nur durch die Straße fahren, um zu gucken, ob irgendeiner seine Heizkörper rausgelegt hat, altmetalltechnisch. Und dann stelle ich mir ja vor, du hast so diese Heizkörper rausgelegt und am nächsten Tag hat sich's ausgespielt, weil du da nicht mehr heizen kannst. Schau mal, eine Magnolie. Ach, ist das schön. Ich möchte auch eine Magnolie. Ich habe ja jetzt die Floristin meines geringsten, nee, ist ja keine Floristin, ist eine Gärtneristin, also eine, die sich komplett mit Blumen und Pflanzen auskennt, gefragt, welche Magnolie für mich die optimale wäre. Schön in den Farben, lieblich im Geruch, also sehr duftintensiv und winterhart. Ja, Susanne heißt sie. Die Gärtnerin? Nein, die Magnolie. Hörst du den Specht bis hierhin? Ja. Ja, auf jeden Fall. Susanne soll sie heißen, also die Magnolie. Wobei ich mir da nicht sicher bin. Es gibt ja auch diese, habe ich mal gelesen, Kaisermagnolie oder keine Ahnung. Und die soll ja auch sehr schön sein. Wo machen wir denn dann die Magnolie hin? Vor Schlafzimmerfenster? Ja, ne? Ja. Haben wir da den schönen Duft? Ja. Vorm Schlafzimmerfenster. Sei denn, die muss so nicht spielen. Moin. Steht die ja da. Kriegt die Morgensonne ab? Kriegt die Abendsonne ab? Wenn das okay ist. Ja. Aber dann auf die Wiese, ne? Ja, ja. Mittig. Ja. Mittig auf die Wiese. Da können wir dann nachher die Grabeinfassung... Nein. Doch. Nein. Klar. Nein. Wie nein? Ja, doch nicht um die Magnolie. Warum denn nicht? Kannst du dir eine schönere Grabpflanzung als eine Magnolie vorstellen? Das ist aber kein... Eben. Aber die Einfassung kann ja dann dahin. Ist doch schön. Hatte ich dir erzählt, ne? Hier am Schloss die... Container der Baufirmen haben sie auch aufgebrochen und Werkzeug geklaut. Hier wird überhaupt ziemlich viel geklaut. Wenn man mal so liest, hier auf Twitter folge ich ja der Polizei Gummersbach, was hier so abgeht, ist schon der Knaller. Ist ja auch da vorne. Hier haben sie alles abgesperrt. Da vorne hat wieder einer Zäunchen aufgemacht. Hier stand früher immer so ein Schuppen. Auf diesem Fundament. Wir sind jetzt im Schlosspark. Das ist da auch eine sehr, sehr schöne Magnolie. Ja. Hier vorm Schloss. Die würde mir zumindest gefallen. Gut, dass das Gitter davor ist, sonst wäre das alles in der Lennefer. Willkommen in der Marodität. Das ist echt. Schön ist anders. Bitte? Nee. Ja, bitter. Also an dieses ordentlich. So in Deutschland ist immer alles sauber und ordentlich. Das ist auch ein Mythos, den wird es bald wohl nicht mehr geben. Ja. Das gab mal noch Ehrenamtler. Genau. Bürgervereine, so, die sich gekümmert haben. Und jeder Verschönerungsverein ringt ja auch immer die Mitglieder. Und die kümmern sich auch nur um den Stinkhühlerbrunnen. sind wir auch fertig. Unser Dorf soll schöner werden, sollte damals TM. Ohne Leute, die mitmachen, geht's halt nicht. Das Interessante ist ja, in meiner Kindheit gab es ja viele, die bei der Gemeinde angestellt waren und sich um die Gemeindeflächen gekümmert haben. Ne? Mhm. Hier bei uns in der Straße waren es auch schon allein zwei, beziehungsweise der eine war ja Vater und Sohn. Ja, und die waren immer irgendwie draußen, haben was geschnitten oder gefegt oder gemacht. Mhm. Also die Straßen wurden gekehrt, da wurde noch Müll eingesammelt und alles. Das ist heutzutage so, ach Arschlecken, mhm. Liegt's halt da. Rottet schon irgendwann weg. Also das hat schwer abgenommen. Mutmaßlich, weil ja keiner dafür bezahlen will. Wie gesagt, wenn ich allein schon sehe, wie bei uns in der Straße der Bewuchs der Grundstücke über den Bürgersteig oder über den, ja, das sind dann so 40er Platten am Straßenrand einseitig vorbei. Auf der anderen Seite ist dann der Bürgersteig, aber dennoch über diese Platten rüber bis auf die Fahrbahn rankt, da stelle ich mir die Frage, muss man das nicht machen? Und wenn dann die Besitzer solcher Grundstücke beim Amt arbeiten, dann weiß ich dann noch auch schon wieder Bescheid. Von wegen eine Krähe und die andere, ne? Und Auge aushacken. Da könnte ich stundenlang drüber trollen. Aber hier sind ja überhaupt keine Hasen zu sehen. Nein. Und keine Eier. Hier im Wald. Hier ist auch nicht so eine schöne Hütte, wo man diese ganzen gefärbten Eier essen kann. Hier erinnerst dich in Brungers. Ja. Aber hier ist ja richtig was los auf dem Parkplatz zum Museum. Wie ich das sehe. Ob die im Museum so eine Ostereiersuche für Kinder machen, garantiert, ne? Vielleicht sind da dann die ganzen Hasen hin und die ganzen Eier. Das wäre eine Erklärung. Womit wir wieder beim Klauen sind, weil neulich wurde ja in einer Bäckerei, das war eine Bäckerei, die haben in einer Bäckerei Eier geklaut, 350 oder so. Mhm. Das ist der Hammer. Also die haben in so einem... So wie wir das hier auch haben. Hier ist ja auch geklaut worden, wo ich meine Eier kaufe. Aha. Und da haben sie auch die Eier und die Tageskasse und die Wechselgeldkasse geklaut. Und irgendwo auch, da ist auch so eine Bude, die haben aber viel mehr als hier unsere. Da haben sie auch ordentlich alles mitgehen lassen. Und hatten sie auch nicht zwei Tage sogar lang. Und dann haben sie die Bude zugemacht. Und dann waren die anderen alle so, können wir nicht wieder aufmachen, wo wir unsere Eier haben. Ja, es wird viel geklaut. Heizkörper, Eier, Werkzeug, Kfz-Kennzeichen. Liest man auch dauernd. Werden Gartenhäuschen aufgebrochen, Bürogebäude, irgendwelche Läden. Ja, es ist auch schon wieder irgendwo ein Juwelier gesprengt worden. Ja gut. Ich meine, gesprengt wird ja viel. Also... Von Automaten und sowas. Genau, von Automaten, Geldautomaten vorzugsweise. Und danach kannst du das Haus dann auch abreißen, weil es dann bauliche Mängel hat. Die sichern die Dinger ja immer mehr, sodass die ja immer mehr Sprengstoff verwenden müssen. Und ich sagte ja schon in der Episode vom Karfreitag, dass sie hier unseren Blitzer gesprengt hatten. Ja, auch den. Ich gucke ja ganz gern Picard. Naja, ich habe damit angefangen, ich führe es jetzt auch zu Ende. Und vorgestern an Karfreitag kam Folge 7 der Staffel 2 raus. Ich mich gefreut wie ein Schnitzel, Computer angemacht, Programm aufgemacht, Stream angemacht, Kringel. Also ein Kreis, der sich optisch drehte, um mir zu zeigen, dass der Stream geladen wird. Ja, das machte er dann eine ganze Weile. Und irgendwann kam dann eine Nachricht, ja, aus irgendwelchen Gründen kann der Stream nicht so schnell geladen werden, wie sollte. Und ich könnte mir überlegen, ob ich jetzt später nochmal gucken wollte oder weiter warten. Und die Fehlermeldung oder der Fehlercode wäre XY da. Ich habe es dann ein paar Stunden später nochmal probiert. Immer wieder dasselbe. Gut, dachte ich so bei mir, wird wohl daran liegen, dass Feiertag ist und alle Leute heiß wie ein Schnitzel auf die PK-Folge sind. Ja, und dann der Stream halt vielleicht ein wenig überlastet ist. Ich habe dann was anderes geguckt. Swamp Thing. Irgendwas als Alternative gibt es ja immer. Und Samstag dann den zweiten Versuch gestartet, also den zweiten Tagesversuch. Es war bestimmt der fünfte Versuch, um zu gucken, was mit dem Stream ist. Wieder ein Kringel, wahrscheinlich noch derselbe. Und in der Fehlermeldung halt derselbe Fehlercode. Und ich könnte mich ja bei anhaltendem Fehler an, was weiß ich was, Contact Support Schnickschnack wenden. Habe ich dann auch gemacht. Geht so ein Chatfenster auf. Mich erwartete ein Chatbot. Und mit dem habe ich mich dann unterhalten. Also er fragte, worum es denn ging. Hätte ich anklicken können, ob es wegen dem Stream ist oder wegen der Rechnung oder weil ich was nicht gekriegt habe oder was weiß ich was. Ich habe dann geschrieben, PK lädt nicht, Fehlercode, zack. Nein, nein, es ist ja ein Chatbot. Ich hätte schon vorher mal klicken müssen. Also fragt mich das Ding wieder, wie es mir helfen kann. Ich habe dann irgendwas mit Stream geklickt und weil das zu keinem Erfolg führte, checkte das dann irgendwann auch dieser Chatbot und sagte, naja, was heißt sagte, er schrieb, naja, dann kommt jetzt gleich ein Mitarbeiter und der meldete sich dann auch. Und der konnte natürlich jetzt alles, was ich schon vorher mit dem Chatbot geschrieben habe, nicht lesen, weil er sich ja frisch aufgeschaltet hat, mutmaßlich. Dem habe ich es dann nochmal erklärt. Ja, und es gab offensichtlich schon ein Ticket dafür. Also ich war nicht der Erste, der das Problem hatte. Ja, und an Firefox lag es wohl vielleicht nicht. Er sagte, ich nehme es an, es war ein R vom Namen her. Er sagte, schrieb, ja, du kannst es ja mal mit Edge probieren. Da läuft es bei manchen Leuten, aber deswegen extra Edge zu nehmen, hatte ich dann auch keinen Bock. Also habe ich es dann gelassen. Und heute Morgen, als ich den Ostergruß auf Twitter rausgedrückt habe, war dann da wieder dieser Kreisel. Also scheint das Problem immer noch nicht behoben zu sein. Aber es ist ja auch Ostern. Wer arbeitet denn da? Also 6 Folgen lassen sich unproblematisch laden. Alles andere lässt sich auch unproblematisch laden. Nur diese Folge 7 nicht. Woran das wohl liegen mag? Möglicherweise an irgendeinem Ländercode, keine Ahnung. Aber ich werde wohl noch was warten müssen. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag, Ostermontag, und mal sehen. Vielleicht hat sich ja bis dahin was getan. Und deswegen bin ich ein ganz kleines bisschen angefressen. Merkt man gar nicht, ne? Pünktlich am Osterdienstag war das PK-Gate dann vorbei. Klar, denn da musste ich ja auch arbeiten und kam erst abends zum Gucken. Achtung Spoiler, Achtung Spoiler. Ich kam also erst abends zum Gucken. In Jean-Lucs Gehirn. Netter Spaziergang immerhin, obgleich es dort immer recht laut rappelt. Aber der Spaziergang zeigte, dass man doch recht verklärte Kindheitserinnerungen haben kann. Oder aus Gründen vielleicht vieles nicht verstand oder verstehen wollte. Solche Dämonen hat wohl jeder irgendwo vergraben, tief in sich drin. Etwas abstruser verlief dann der Rest der Folge. Weil Frau Dr. Fratzig und ob ihrer Neugier Zeugin fortgeschrittener Medizintechnik wurde, dachte Herr Rios, dann könne er ihr nebst Nachwuchs auch gleich sein Raumschiff zeigen und teleportierte beide inklusive seiner Wenigkeit aufs Schiff. Ungläubiges Staunen dankte es ihm, derweil Herr Picard und Frau Gaynen Q rufend in Gaynens Kneipe herumlungerten und Seven nebst der anderen Protagonistin versuchten, den Aufenthaltsort der Frau von Borg herauszufinden. Q kam nicht, dafür das FBI, welches dienstbeflissen Frau Gaynen und Herrn Picard festnahm. Ende der Folge. Dafür einen viertägig überzogenen Spannungsbogen zu ertragen, war dann doch ein Hauch enttäuschend. Wird das Raumschiff jemals wieder fliegen können? Wird Frau von Borg reassimiliert und können Herr Picard und Frau Gaynen die Zeitlinie korrigieren? Diese und andere Fragen werden mutmaßlich geklärt, wenn es erneut heißt Picard und es kringelfrei bleibt. Und deswegen bin ich ein ganz kleines bisschen angefressen. Merkt man gar nicht, ne? Gut, die anderen sagen jetzt, deswegen troll ich Ostern. Das ist aber nicht so. Ich troll eigentlich jedes Jahr Ostern. Wie ich auch Weihnachten trolle, wie ich oftmals vieles trolle. Weil ich es kann. Und weil ich ein bisschen neidisch bin, möglicherweise, dass einige Leute aus meinem Bekanntenkreis gerade im Norden, in Nordfriesland, weilen, weil da ist irgendwie Drachenfest und keine Ahnung und auch schönes Wetter und man trifft sich da und da ist Meer und da sind Schafe und da ist Deich und alles ist besser als hier. Ja, ja, hier ist auch schön, sagt Holde, aber nee, also da oben wäre ich jetzt tatsächlich lieber. Nichtsdestotrotz würde ich da aber Ostern trollen. Ist ja auch gar nicht bös gemeint. Ich meine, es geht ja einfach nur darum, dass man nicht alles so bitter ernst nehmen muss. Also gerade kirchliche Feste nicht, weil, naja, der Hintergrund ist halt fraglich. Für mich als, ja, bin ich ein Ketzer? Möglicherweise. Ich habe mich darüber neulich mit einem katholischen Pfarrer unterhalten. Und der meinte, das wäre überhaupt nicht schlimm, weil er sei ja auch einer. Okay. Seitdem fühle ich mich nicht besser und nicht schlechter. Aber es kann ja nicht ganz so falsch sein, es nicht immer alles so ernst nehmen zu müssen. Wo ich ja ohnehin davon ausgehe, dass es nur so eine Verkaufsveranstaltung für bunte Eier und bunte Hasen ist. Und noch allerhand anderen Kram drumrum. Eben für Kinder. Und apropos Kinder, da sage ich jetzt nichts zu, das könnt ihr selber googeln. Aber da hat es ja wohl ein Salmonellenproblem gegeben. Das heißt, derartige Eier gibt es hier in der Gegend wohl gerade nicht so. Die sind ja alle zurückgerufen worden. Warum? Weil Weihnachten auch schon die... Nein, die Ostern mutiert dahin. Ach ja, das ist schon richtig. Geschenketechnisch, sagt die Holde, mutiere Ostern zu einem zweiten Weihnachten. Und ja, das ist so. Die Erwartungshaltung der Kinder, die ist ja relativ hoch. Die wollen Weihnachten ihre Geschenke. Die wollen Ostern ihre Geschenke. Die wollen ihren Weihnachtsteller. Die wollen ihr Osterkörbchen. Die wollen, die wollen, die wollen, die wollen. Und die kriegen auch. Und dann werden die Blagen natürlich schön verwöhnt, aber die Eltern haben dann kein Geld mehr für Sprit und regen sich auf. Man stelle sich mal vor, wir hätten jetzt wirklich Sonntagsfahrverbot und Ostersonntag kann man nicht. Ich glaube, deswegen haben wir das nicht. Damit alle noch Ostersonntag zu Mutti fahren können oder zu Oma. Da die Geschenke abholen. Weil wie traurig wäre das, wenn das nicht klappen würde. Mit dem Geschenke abholen und Osterkörbchen suchen an Ostersonntag bei der Oma, wenn man nicht hin kann. Wie oder Opa? Auch bei der Opa. Ja, meistens sagt man bei der Oma, weil bei der Oma ist ja der Opa noch dabei und weil die Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, bleibt am Schluss meist nur die Oma übrig. Nee, nee, nee, nee, nee. Hier werden immer brav weiter Drohkulissen aufgebaut. Was alles passiert, wenn wir das russische Gas abstellen? Klar, wir hätten einen gewissen Einbruch im Bruttoinlandsprodukt. Und für manche energieintensive Branchen wäre es ein Problem. Wohl wahr. Aber soll man sich deswegen angucken, wie überall Menschen sterben? Nee. Also ich finde, da wird was gesammelt. Eine Dame sammelt irgendwelches Grünzeug aus dem Wald und der Hund liegt daneben. Vielleicht wird da auch ein Cache versteckt. Man weiß es nicht. So, wir sind gerade am Johanneskapellchen vorbei. Ich befinde mich gerade an der Stelle, wo sonst der Engel ist. Und ja, er ist noch da oder wo zu Weihnachten die Krippe aufgebaut wird. Und da steht jetzt ein aus Holz gesägter Hase mit einem Edelstahlblech vorne am Fuß aufgebaut. Und darauf steht ein Körbchen mit Eiern. Steht da dran. Maximal 5 Kilo. Ja, also war es doch schön, dass wir heute hierher gegangen sind. Sonst hätten wir dieses schöne Hasi mit den vielen bunten Eiern nicht gesehen. Ja, wegen dem Raps. Obwohl, ist ja nicht wegen dem Raps. Ist ja wegen des Rapses. Ne? Genitiv und Dativ und Tod. Ja, ja. Da hinten ist es ja jetzt auch gelber, wo wir neulich gefragt haben, ob es denn jetzt nur Raps oder Senf oder was weiß ich was ist. Ja, wo es eine komische Antwort gab. Die meisten haben sich ja für Raps entschieden, aber vielleicht kann ja dieses Flora Incognita Dings ein besseres Ergebnis liefern, weil die Pflanze jetzt aufgeblühter ist. Ich meine hier auf unseren oberbergischen Hügeln, wenn jetzt hier Raps blühte, wir noch ein paar Windräder aufbauen und die Wälder weg sind, könnte man sich ja fast wie im Norden fühlen, wenn da noch ein bisschen Seeluft wäre. Und da gibt es doch diese Nasenspray mit Meerwasser, ne? Damit die Schleimhäute feucht bleiben und so. Ne? Dann setzt du dich in so ein Rapsfeld, guckst gegen das Windrad, siehst den strahlend blauen Himmel, ein paar Wölkchen, die etwas niedriger scheinen und sprühst dir Meersalz in die Nase, also Inhalat. Und dann fühlst du dich wie im Urlaub. Ja, nur dass hier die Raben krähen und die Krähen raben und keine Möwe schreit. Wenig Fischbrötchen. Und wenig Fischbrötchen, obwohl das kann man ja machen. Fischbrötchen. Da legen wir uns einen Rollmops auf die Schrippe und dann, ich glaube, der Nabu oder der Landesjachtverband, die haben jetzt wieder was über Feldhasen, die Eier bringen, geschrieben oder so. Ich habe mir das heute noch nicht genau durchgelesen. Werde ich nachher machen. Und es soll ja angeblich auch wieder mehr Feldhasen geben. Noch vor einigen Episoden, war es vor ein oder zwei Jahren, keine Ahnung, habe ich ja darüber geredet, dass der Feldhasenbestand immer weiter abnimmt. Aber dem ist wohl nicht mehr so. Oh Gott sei Dank. Nee, das hat er hinten dran gemacht. Ja, darf aber nicht. Darf aber nicht. Er darf das Nummernschild vom Auto nämlich nicht auf seinen scheiß Träger machen. Ja, doof. Aber Kölner, was erwartest du? Ist auch so ein Ding. Ach, jetzt haben sie das Maisfeld gepflügt, komplett. Ja, Wurzeln sind runter. Dann wird es ja hier bald wieder Mais geben. Quatsch. Doch, Mais und am Rand Sonnenblumen. Bestimmt. Oder irgendwas anderes. Oder was anderes, ja. Vielleicht Kohlköpfe. Nee, schon irgendwas Futtermäßiges. Die Wiese ist jetzt so hoch, da gucken die Raben und die Krähen gerade noch so mit dem Kopf raus. Oder die brüten die Eier aus vom Osterhasen. Ja. Stoppelrübe. Die will die Blätter gar nicht sehen, der reicht komplett die Blüte. Direkt Stoppelrübe. Könnte da jetzt natürlich mal dran ziehen, um zu gucken, ob unten Rübe dran hängt, aber das wäre ja Diebstahl quasi. Würde ich ja dem Bauern den Ertrag mindern. Aber früher war auch mehr Osterschmuck, ne? In den Gärten. leider. Ja, du hast ja so viel auch nicht gemacht. Ist ja nicht mehr. Nein, ich habe nicht viel gemacht. Ich ärgere mich jedes Jahr, dass ich nicht getan habe. Ich will nächstes Jahr machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass an dieser Tanne, an der Trasse, da hängen jetzt bestimmt auch wieder so Dinger drin. Genau, morgen ist ja auch noch ein Tag, können wir morgen mal gucken. So gefärbte Eier, ne? Die sehen ja eigentlich aus wie Tulpen, die noch nicht auf sind, von der Form her. Aber es ist wenig los, ne? Insgesamt für einen Sonntag, normal ist um die Zeit wesentlich mehr. Wahrscheinlich alle beim Osterbrunch. Zumindest hat man hier einen schönen Blick auf den Park. Ach, guck, und der Minigolf hat auf. Ja. Wie sie es geschrieben haben. Könnte man ja ein Eis kaufen. Was? Könnte man ja ein Eis kaufen. Nee. Irgendwann mal, ja. Ich habe gar nicht gequietscht. Ich immer nur sonntags. So, so. Gestern auch mal kurz gesprochen. Wie gesagt, wir kamen auf das Thema von unserer Photovoltaikanlage und hab dann halt erzählt, dass das alles Mist ist wegen den Lieferschwierigkeiten. Und dass wir uns ja mit denen in Verbindung gesetzt haben, wegen den Platten auf dem Dach und dem Garantie und so. Ne? Und dann hat er gesagt, solange wir nichts unterschreiben, eine Zwischenabnahme oder irgendwas, läuft die Garantie ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme, der Endabnahme sozusagen. Und ab da läuft die so und so viele Jahre Garantie oder Gewährleistung. Also das kann 2 Jahre auf dem Dach sein, solange wir die Abnahme nicht unterschreiben. Und da das Datum von der eigentlichen Abnahme ist, läuft ab da die Garantie. Ja, so habe ich mir das ja auch gedacht. Da müssen wir halt drauf achten. Das Problem ist nur, wir müssen ja bei Baustart eine Anzahlung leisten. Ja. Und die Restzahlung erst nach Abnahme. Mhm. So, ich meine, ist natürlich auch verständlich. Ich kann den ja nicht auf den Kosten von dem ganzen Krempel sitzen lassen, wenn das jeder macht. Ist der Rabklapp bankrott. Ja. Im Endeffekt könnten wir ja auch den Baustart bezahlen und die machen nur die Halterungen aufs Dach und legen die Platten noch nicht hin. Wäre ja auch egal. Also ja, die müssen, nee, es geht ja um die Komplettverkabelung. Weißt du, die wollen ja die Verkabelung runter machen und ohne Verkabelung nützt das nichts. Also alles hinlegen, dann brauchen die ja dann trotzdem 2 Tage. Ja. Und das dann fertig zu machen. Und wenn die jetzt woanders Termine haben, das mal eben zwischenschieben, das wird nicht gehen. Ja. Hat hier einer die Kabelbinder fürs Schild gebraucht oder warum? Sinnvolle Schilder sind sinnvoll. Und jetzt machen sie hier auf die Trasse so ein Schild, Vorsicht hubbelig. Weswegen? Haben sie jetzt echt Löcher im Teer oder? Ich hatte ja von Anfang an gesagt, wenn die hier brav mit dem Autos fahren, ja. Ja. Es ist die Wurzeln. Ja, aber das wundert mich nicht, dass die Wurzeln das kaputt machen, weil das ist ja nur eine dünne Teerschicht. Und dass hier Fahrspuren drin sind, wissen wir ja auch, weil hier die Bauern alle mit ihren Treckern drüber fahren. Und aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht macht man also jetzt, weil der Teer ein bisschen wellig ist, aber das ist doch nicht erst seit diesem Winter so. Wahrscheinlich hat sich hier einer auf die Fresse gelegt. Das ist es ja, das ist hier schon derber, ne? Ja, da meckerst du, Vogel, ne? Genau. Ah, hier ist das Schild fest. Wir haben keine Lust mehr, die Dinger noch zu verschieben, was dazwischen geklemmt ist. Ja, oder irgendeiner hat das Schild rausgeholt und hat die Dinger dann rumgeschoben oder was weiß ich. Weil das ist ja hier vorne über das Schräubchen zu machen. Ja, eben. Irgendein Trottel hat das wieder ausgebaut. Oder sie haben eine nicht fest genug gemacht und das Ding ist runtergefallen. Kann natürlich auch aber sein. Die sind oben beieinander gewesen. Nee, tiefer. Ich glaube eher, das war auf der unteren Ebene, aber ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Nicht mein Problem. Gehen wir auf der Trasse oder nehmen wir die landschaftlich schönere Strecke? Wir können gerne die landschaftlich schönere Strecke nehmen. Die Frage ist, ob wir da das sehen, was wir sehen wollen. Aber ich glaube, das ist dahinter erst, ne? Das ist unten an der Brücke. Stimmt, das ist ja erst an der Brücke. Ne? Was wir sehen wollen, sehen wir erst an der Brücke. Wir könnten die Brücke runtergehen bis zur Schwarzenbachkreuzung, über die Straße und dann hinten den Waldweg hoch. Allerdings, wenn ich dann da ankomme, bin ich tot. Ja, fast. Hm. Ja, ich denke, wir nehmen die Abkürzung hier runter, weil es liegen Bäume über dem Weg. Und weil das hier Hanglage ist, klappt das auch nicht so ganz mit dem dran vorbeigehen. Schade. Haben sie denn jetzt hier gebaut? Es lohnt ja bald für ein Video. Fangen wir hier wieder mit diesen Landwehren an. Die Landwehr von Lindlar. Ja, die alte Raucherstrecke hier. Ja. Als wir als Kinder immer heimlich rauchen waren, da war das ja der Weg hier. Oben bei uns an der Straße. Mhm. Warum gehst du hinter mir? Weil da mehr Sonne war. Ah. Also oben bei uns an der Straße, da hing ja ein Zigarettenautomat. Okay. Also direkt einen Berg hoch und dann beim Herrn D. Ah. Da hing ein Zigarettenautomat. Und da gab es für 2 Mark Zigarettenschachteln. Und dann haben wir zusammengelegt und haben uns dann eine Packung R6 geholt. Und dann sind wir hier im Wald und heimlich rauchen. Ja. Dann haben wir auf den... Das hört sich ja sehr gesund an. Und dann haben wir auf den Gemarkungssteinen, die es hier gibt, ne, diese weißen, die hier am Wegesrand waren, mit dem Kreuz drauf, da haben wir dann immer die Kippen drauf ausgedrückt, sorgsam, damit der Wald nicht abfackelt. Also wir wussten ungefähr, wie lange so eine Zigarette beim Paffen hält, von welchem Stein zu welchem Stein nachher. Das war ja damals. Da war die Himmelsleiter noch vollkommen in Ordnung. In diese Wildruhezone gehen aber eindeutig Fußspuren rein. Wie sich das so gehört. Darum ja Wildruhezone. Das ist alles wieder hochgewachsen, das war alles weg. Ja. Ja, aber du siehst da diese Schneise, ne? Das war die ehemalige Himmelsleiter. Und da waren wir immer noch mit dem Hund durch, da gehst du jetzt auch nicht mehr weiter. Ja, aufgeforstet. Birke. Naja, vielleicht ist ja jetzt im Mai die Aufforstung wieder weg, weil da stehen ja jetzt genug Maien in der richtigen Länge. Das reicht ja jetzt bald für jedes Haus hier im Ort. Ja, natürlich nehmen die wahllos die Ersten, als wenn die einen Plan hätten, wenn die sich jetzt irgendwo eine Birke klauen, welche sie da rausnehmen können. Hier ist das Tal der Gesetzlosen. Die kommen hier mit dem Auto hoch. Hänger dran. Säge raus. Kurz davor geparkt, das erstbeste halbwegs gerade Teil abgesägt, auf den Hänger und weg. Genau. Aber Autofahren, das können sie. Das geht immer. Meistens mit Alkohol besser. Ja, weißt du doch. Wie war das noch, wenn du in der Stadt 3 Bier getrunken hast, bist du ein Alkoholiker. Und wenn du auf dem Dorf, und wenn du auf dem Dorf drei Bier getrunken hast, bist du der Fahrer. Hallo. Ja, was passiert denn hier? Ja, da brechen da Dinge weg, aber man kann ja noch Glück haben. Genau, man kann ja noch Glück haben. Gut. Ja, der Tunnel bzw. die Brücke, die hier über die Trasse führt, nicht über die die Trasse führt, ist selbstverständlich aus Bruchstein. Und genauso verhält sich der Stein jetzt auch. Er bricht, also es brechen Teile ab. Das ist nun mal so. Was ich nicht wusste, oder fangen wir anders an. Was ich wusste, ist, dass wir hier im Ort Kalksandsteinvorkommen haben und dass diese Kalksandsteine gebrochen wurden und immer noch gebrochen werden in unseren Steinbrüchen. Das ist die eine Nummer. Die andere ist aber, hier gab es oder gibt es auch Marmor. Und das war mir nicht bewusst, dass es hier auch Marmor gibt. Ich bin zufällig drauf gekommen, weil ich habe ein Buch gesehen. Der Titel ist mir jetzt im Moment nicht präsent, aber es geht halt um die Steinbrüche hier und eben auch wo, wann, was gebrochen wurde. Zum Teil auch, wo diese Steine eingesetzt wurden. Und da wird auch Bezug auf den Lindlacher Marmor genommen. Der Günther Jacobi hat das geschrieben. Ja, und da habe ich jetzt erstmal kurz reingeguckt. Aber das wird mit Sicherheit noch recht aufschlussreich. Ich habe auch zufällig ein Bild gesehen, dass diese Burg Oberbreidenbach einen Gewölbekeller hat. Sieht aus wie so ein Äffchen oder so. Wenn du hier hinkommst und mal da so auf diesen Ansatz guckst, hier oben von der Bank. Ja, genau, witzig. Hier ist ja bald nichts mehr mit Ausblick, ne? Also entweder das Kind hat sich die Kreide an den Stock gebunden oder hat jetzt einen Rückenschaden. Oder der Papa hat es getragen, so mit Arm nach unten. Oder die Mama. Man darf ja nicht sagen, dass Mütter nicht so kräftig sind, ne? Hallo. Ein bisschen Deutsch beigebracht. Du kommst aber jetzt nicht mit dem Spruch, was du nicht im Kopf hast, musst du in der Arme haben, oder? Das kommst du ja, das reicht. Ich bin. Das ist philosophisch. Marlene. Kann man die nicht mit Arsch schreiben? Marlene. Ja, vielleicht ist es ja ein dreijähriges Kind, was sich schon im Schreiben übt. Frei nach dem Motto, wie es in der Schule immer gelehrt wird. Schreib so, wie du glaubst, dass es richtig ist, damit du die Lust am Schreiben nicht verlierst. Ja, und so kommt es, dass das Kind dann irgendwann nie seinen Namen richtig schreiben kann, weil sich das im Kopf schon so verfestigt hat. Gibt auch Malente oder ohne ganz viele Buchstaben Malte, womit wir dann auf der Sören-Birte-Schiene wären. Gibt es auch wieder Ärger. Ah, landschaftlich schönere Strecke. Gehen wir hinten wieder hoch und dann kommen wir unterhalb vom Brückerhof raus und gehen da wieder auf die Trasse rauf. Ist der Hammer ausgefahren hier, der Waldweg. Geht's hier gleich nochmal ab? Nein. Der Weg läuft parallel bis. Ach so, wir sind ja da. Bis zum Brückerhof. Und dann können wir an der Brücke Brückerhof wieder auf die Trasse rauf. Kunst am Wegesrand. Ja. Wisst ihr, wären wir hier nicht hergegangen, hätten wir es nie gesehen. Ist doch schön. Vielleicht hatten die Waldfuzzis Langeweile bei der Zigarettenpause oder so. So. Trotzdem interessiert mich mal, was das Loch da in der Wiese ist. Weißt du, da dieses Gestrüpp an diesem Hang. Muss ich nochmal ins Bergbaubuch gucken, ob es hier irgendeinen Hinweis drauf gibt. Da hätte ich mal Spaß dran, so eine Zeit lang, weiß ich, ein paar Wochen oder so, mal auf dem Bergamt Einsichten in die alten Katasterkarten zu gucken oder unter die ganzen Verleihungsgeschichten. Nur mal, um zu wissen, wo genau die denn hier rumgekramt haben. Also ich hatte wegen dieser Grube Astraea jetzt ja neulich geguckt. Als wir oben waren, hatte ich ja davon erzählt, hier auf dem Brungast. Und da hat dann auch irgendeiner was geschrieben und hat in so eine Karte, also für das Buch, so ein Viereck eingezeichnet. Aber das war A, meines Erachtens viel zu klein, weil das nämlich nur irgendwie auf den grünen Born abzielte. Und der grünen Born, Born ist ja hier oberbergisches Wort für Quelle. Der ist ja oben, wo auch die Straßenbezeichnung Grünenborn ist, oberhalb vom Götze bzw. den zwei Tigern. Und das war ja der Siefen oder das Rinnsal, was quasi im Entenpark unten die Teiche gespeist hatte, als da noch welche waren. Jetzt fließt das ja nur noch so dadurch. Das geht durch eine Verrohrung unterhalb von dem Gelände vom Götze durch. Und da oben war halt auch ein Teil von der Grube und ich vermute auch deshalb, hatte der seinerzeit, bevor der Wald jetzt umgefallen ist, alles so martialisch abgesperrt da oben, dass da keiner hingeht, weißt du, verkehrssicherungstechnisch. Nur das wäre halt ein Quadrat von 900 mal 900 Metern gewesen ungefähr. Und so ein Quadratkilometer in gestreckter Form, das kannst du nicht nur da oben alleine sehen. Und in dem Buch vom Nils ist das auch in der Karte etwas anders eingetragen. Ja, war eine Ansage, aber eine Klingel haben die auch nicht, ne? Ja. Aber wer konnte denn ahnen, dass du nicht taub bist? Die ist aber lauter als Achtung noch zwei. Was heißt Achtung noch zwei? Dass jetzt noch zwei kommen oder dass nach ihr noch zwei kommen? Ne? Waren aber vier. Also ein Auto quasi. Ein Auto hat 12. Neulich hörte ich im Podcast, ich glaube, es war der vom Remford und dem Wörl, also Minkorrekt, ich kann mich aber auch irren. Da war die Frage, oder hat das mit dem Bielen, doch, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, kann sein, dass ich mich vertue. Es ging aber um die Frage, was glaubst du, gibt es auf der Welt mehr Räder oder mehr Türen? Räder? Mhm. Kommst du drauf? Eisenbahn, Auto, ich weiß nicht. Jedes Haus hat ganz viele Türen, aber kaum Räder. Ja, aber ganz viele Fahrräder in der Garage stehen, wenn ich allein unseres mal hochrechne. Ja, aber ein Auto hat ja auch unter Umständen vier Türen. Oder drei, oder zwei. Und vier reichen, also. Ja, Lenkrad ist ja auch noch und... Ja. Ersatzrad. Schwierig, ne? Ja. Gab es denn eine Antwort? Nee. Okay. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es darauf mal so eben eine Antwort gibt. Ist das auch eine Magnolie? Ja, ne? Und die hat mal eine richtig schöne Farbe. Guck sie dir an. Bildschön. Ich habe ja noch eine andere Weste, die ich hätte anziehen können. Ne? Die ist auch was größer. Ja, die hat nur einen Nachteil. Raschelt wie die Sau. Was mich halt wundert ist, die hier, die ist Größe XL. Und ich kriege die noch gerade so zu. Daran siehst du doch schon, dass früher, ist bestimmt 20 Jahre alt, dass früher die Größen ganz anders waren als heute. Sieht man auch kaum noch so ältere Herren auf irgendwelchen Parkbänken sitzen. Nee, also ich, nein. Das ist auch so ein Kindheitsding. Hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ja, ich warte mal, bis wir hier in der Straße weg sind, weil das hat sonst wenig Sinn. Ist sonst hier alles viel zu laut. Ah, Klingeling. Nein. Ja, die zweite, die muss nicht klingeln. Müsste eigentlich, sobald der erste Radfahrer, der geklingelt hat, vorbei, sofort rüber auf die andere Seite hechten. Ja, ist wichtig, dass da jetzt einer mit seinem Voll-LED-Licht kommt. Ja, wir nehmen wieder die landschaftlich schönere, ne? Ja, bitte. Die radfahrlich ruhigere. Du hast mich bei den älteren Herren auf der Radbahn mit deinen Kindheit erinnert. Genau. Der ältere Herr, die Parkbank und die Kindheitserinnerung. Nee, in meiner Jugend, das war ja dann so noch nicht mal zwei Jahrzehnte nach dem Krieg, gab es halt immer noch viele ältere Herren, die im Ort auf irgendwelchen Parkbänken oder sonst wo saßen, mit Krücken und ein Hosenbein hochgeklappt, mit einer Sicherheitsnadel festgemacht. Ja, und dann so eine Stumpenzigarre am Rauchen und einen Hut auf. Die sah man ohne Ende. Also diese ganzen Kriegsversehrten sieht man heute nicht mehr. Aber ist auch so ein Held, ne? Fährt er da mit seinem Lastenrad, hat da vorne die Kinder drin sitzen, ne? So, klingelt nicht. Stell mal vor, ich krieg das nicht mit, der fährt mir in die Hacken. Ja. Und ich fall mit meinem Gewicht in diese Zeltplane mit Sichtnetz für die Kinder. Ja, dann hat er welche gehabt, ne? Aber vielleicht schlafen sie an, er will sie nicht wecken mit dem ewigen Ping. Da kommt der Einschlag auch ein bisschen plötzlicher. Ist das Ford F-150 mit langer Ladefläche? Könnte sein. Gestern war immer noch Kringel vom PK. Kann man doch. War doch früher so in den 30ern auch normal, dass die Jungs mit kurzen Hosen rum, dann entweder Socken oder... Ja, das wohl war. Aber wenn ich mal überlege, ne? Da mussten die, also Oma, nach dem Krieg, die Strecke, die wir jetzt gegangen sind, gehen, um sich's Essen zu holen. Ne? Die ist von Linde bis auf den Pollerhof, wo es dann für die Vertriebenen Essen gab, Essen holen und dann wieder zurück nach Linde. Und da war es halt nicht so schön teerig hier, sondern mehr Waldweg. Fuhr zwar auch die Eisenbahn, aber die konnte man sich da nicht leisten. Und die Bude da oben auf der Ecke ist immer noch hässlich. Nee. Ja, du darfst ja nicht wesentlich höher werden als die Häuser drumherum. Ansonsten, wenn du so ein Kackgrundstück hättest, könntest du ja sagen, ich baue mir da einen Turm drauf. 10 Geschosse, jeder ein Zimmer. Verstehen wir nicht, warum die das nicht breiter über die Garage gemacht haben. Wegen dem Grenzabstand zum anderen Haus. Eine Garage hast du, oder ob du auf der Garage aufbaust? Ja. Nein. Das ist das Haus. Nein. Nein. Nein, ist es nicht. Du musst hier, siehst du den roten Stange da? Das ist die Grenze. Und du musst mindestens so und so viel Meter von der Grenze wegbleiben mit dem Haus. Aber mit einer Garage darfst du eine Grenzbebauung machen. Aber nur mit einer Garage. Und keine zwei- oder dreigeschossige Garage, sondern eine Garage. Sonst könnte ja hier jeder seine Garage auf die Grenze setzen und dann da drauf nur 3 Geschosse. Soweit zu den privaten Ostermärschen 2022. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 89 vom 23.04.2022. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @RadioKD entgegen. In Sachen Schloss vor dem persönlichen Twitter-Account. Ob ich's längerfristig belasse, habe ich noch nicht abschließend entschieden. Ich nutzte die Gelegenheit zudem, durch das Entfolgen diverser Accounts meine Zeitlinie zu optimieren. Direktnachrichten kann mir dort weiterhin jeder senden. Folgeanfragen auch. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.